Donald Duck hat Hausverbot, wie so mancher andere Importartikel aus den USA. Der einzige Comic, der bei den Prechts geduldet wird, heißt Asterix. Asterix war französisch und subversiv, weil die Römer, die waren sowas wie die Amerikaner, die Besatzungsmacht. Amerikanische Scheiße, das ist alles. Coca-Cola und Ketchup, die Disco-Musik im Radio, die Werbung und vor allem das Fernsehen. Die Eltern seiner Klassenkameraden, erinnert sich Richard David Precht, hatten kein Problem mit Bonanza, Raumschiff Enterprise oder der Sportschau. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Aber bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 machen seine Eltern eine Ausnahme. Am 22. Juni, als im Hamburger Volksparkstadion die bundesdeutsche Elf gegen die Nationalmannschaft der DDR antritt, jubelt Familie Precht vor ihrem Schwarz-Weiß-Fernseher Jürgen Sparwasser zu. Ich habe das Gefühl, der Spülwasser schießt noch ein Tor. Die prophetischen Kräfte meiner Mutter sind beachtlich. Sparwasser und Tor! Prechts Eltern verstehen sich als Sozialisten und halten die DDR nicht nur im Fußball für den besseren deutschen Staat. Im beschaulichen Solingen tragen sie ihren Teil zur Weltrevolution bei, adoptieren zwei Kriegskinder aus Vietnam und beschäftigen sich mit Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Fortan müssen die Kinder sich die Zähne nur noch putzen, wenn sie Lust dazu haben. Alle Eltern erzählen ihren Kindern, was gut und was falsch ist. Meine auch. Aber bei uns ist das Falsche oft richtig und das Richtige falsch. Im Tonfall eines naiven Jungen schildert Precht Stimme aus dem Off die heillose Verwirrung, in die ihn die ideologischen Grundsätze seiner Eltern stürzen. Einerseits übernimmt er ihre Vorstellungen und träumt sich eine sozialistische Fantasiewelt zusammen. Andererseits machen ihn die politischen Prinzipien seines Vaters und seiner Mutter unter Gleichaltrigen zum Außenseiter. Sie rebellieren gegen den Konsumterror, ausgerechnet als ich in der Pubertät bin. Früher oder später wäre mir lieber gewesen. Eingekleidet werde ich mit Flohmarktklamotten. Geschlecht spielt keine Rolle. Turnen kann man auch in Stoffturnschuhen. Beim Schulausflug dürfen die Prechtkinder nicht mit in den Vergnügungspark. Das sei Volksverblödung. Noch unangenehmer wird es, als alle Schüler in der Klasse sich einen TI-30 anschaffen sollen. TI steht für Texas Instruments und Taschenrechner für den technischen Fortschritt. Meine Mutter will keinen Taschenrechner kaufen. Sie ist gegen den technischen Fortschritt. In der Mathearbeit bin ich der Einzige in der Klasse ohne Taschenrechner. Arbeit um Arbeit. Eine Katastrophe. Lenin kam nur bis Lüdenscheid, ist keine zornige Abrechnung mit Eltern, die ihre politischen Überzeugungen auf dem Rücken ihrer Kinder austrugen, sondern ein liebevoll ironischer Rückblick auf eine Erziehung, die, nicht anders als in konservativen Haushalten, von festen Glaubenssätzen und einem betonierten Weltbild geprägt war. Richtig erwachsen geworden, bekennt Richard David Precht, sei er erst am 9. November 1989, im Alter von 24 Jahren. Ich sah die Menschen, die alle froh waren, dass sie endlich über die Mauer konnten. Wo waren denn die guten, edlen Proletarier, die ihren Sozialismus liebten? Irgendwas war da wohl schiefgelaufen. Aber ganz schief.